Ein deutsches Märchen. Die Schnecke und der Kirschbaum. Es war einmal in einem hübschen, kleinen Garten. Da stand ein prächtiger Kirschbaum. Die Kirschen sahen aus wie kleine rote Rubine, die hell strahlten, als sie am Baum hingen. In diesem Garten lebte nun auch eine sehr kleine Schnecke. Ihr Name war Shelly. Shelly war eine glückliche Schnecke. Im Frühjahr und Sommer spielte sie mit den Schmetterlingen und beobachtete die Vögel. Aber während der kalten Winter verzog sich Shelly tief nach oben in ihre gemütlich warme Schale und schlief fest. Als mal wieder der Winter endete, wachte Shelly aus ihrem langen Schlaf auf und kroch aus ihrem Schneckenhaus. Sie schaute hinaus, um sicherzustellen, dass der Frühling wirklich gekommen war. Und zu ihrer Freude war er das. Sie sah, wie sich alle Blumen glücklich zur Sonne streckten. Sie beobachtete, wie die Bienen herumschwirrten und die Blumen küssten. Die Schmetterlinge tanzten umher und begrüßten den Frühling im Garten. Als Shelly durch den Garten schlenderte und die Schönheit bewunderte, knurrte plötzlich ihr Magen. Oh, ich habe im Winter so wenig gegessen, dass ich fast alles essen könnte. Aber was werde ich in diesem riesigen Garten finden? Sie sah sich um und ihre Augen erblickten den riesigen Kirschbaum. Oh, der Kirschbaum. Lecker. Ich werde alle süßen und saftigen Kirschen davon essen. Ich hoffe, sie schmecken gut. Also kroch Shelly zum Kirschbaum und begann zu klettern. Als sie auf den verdrehten Wurzeln ankam, sprang ein Frosch hinter den Büschen hervor. Es war Shellys Freund, Mr. Croaky. Hallo Shelly, wo willst du an diesem wunderbaren Morgen hingehen? Oh, hallo, Mr. Croaky. Ich bin sehr hungrig und möchte die Kirschen essen, die auf der Spitze dieses Baumes wachsen. Aber Shelly, meine Liebe, es gibt keine Kirschen an diesem Baum. Es gibt kaum Blätter. Vielleicht nicht jetzt. Wenn ich den Gipfel erreicht habe, wird es welche geben. Wenn du Beine wie die meinen hättest, die so schnell wie ich es kann springen können, müsstest du nicht so hart arbeiten. Ich bin auf dem Weg, mir ein paar Fliegen für mein Frühstück zu fangen. Quack. Möchtest du dich mir anschließen? Igitt! Ich meine, nein, danke. Ich bin sicher, Fliegen müssen eine köstliche Sache für dich sein. Bist du sicher? Fliegen sind genauso saftig wie Kirschen, weißt du? Vielleicht sogar noch mehr. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass diese Art von saftigem Genuss nicht meins ist. Auf Wiedersehen, Mr. Croaky. Ich muss gehen. Genieße dein, Essen. Und er sprang davon und sprang nach einer Fliege. Aber in seinem Eifer sprang er zu hart und schlug direkt gegen eine Baumwurzel. Gut, dass ich nicht springe. Ich werde einfach in meinem eigenen Tempo kriechen. Als sie langsam und fröhlich hinaufkroch, erreichte sie den mächtigen Baumstamm. Dort traf sie einen anderen Freund von ihr, Bumble die Biene. Bumble kam angeflogen, als sie Shelly sah. Shelly, was machst du hier? Bist du hier, um die Brise zu genießen? Aha, nein, Bumble. Ich bin hier, weil ich die süßen Kirschen essen will, die an diesem Baum noch wachsen werden. Kirschen? Aber die wachsen nur im Sommer. Jetzt gibt's doch nur Blätter. Ja, ich sehe die Blätter. Ich kenne den Unterschied zwischen Blättern und Kirschen. Danke. Aber ich bin langsam. Und bis ich die Kirschen erreiche, ist es sicher Sommer. Wirklich? Dann werde ich dir helfen. Wenn es Zeit für die Kirschen ist, reitest du auf meinem Rücken und ich werde dich schnell durch die Luft tragen. Nein, danke dir. Mir würde zu schwindelig werden, wenn du mich mitnehmen würdest. Ich könnte sogar fallen und direkt davonrollen. Du wirst überhaupt nicht runterfallen. Es wäre eine sehr sichere Reise. Aber na gut, wenn du nicht willst, dann tue ich es eben nicht. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, du bekommst die saftigsten Kirschen aller Zeiten. Damit schwirrte sie weg. Und als sie weg war, drehte Shelly den Kopf und kroch langsam und stetig nach oben. Während des Tages war Shelly manchmal sehr müde. Aber sie dachte an die leuchtend roten Kirschen und begann wieder zu klettern. Und wenn die Nächte hereinbrachen, verschwand sie in ihrer Schale und legte sich zum Schlafen hin. Und am nächsten Morgen begann sie wieder zu klettern. Die Jahreszeit entwickelte sich nun langsam zum Sommer. Und die kleine Shelly sah, dass der Baum bereits Blumenknospen trug. Während sie sich umschaute, fühlte sie plötzlich einen starken Luftzug. Es war ihre Freundin Wingsy. Oh, hi Wingsy, du hast mich fast weggepustet. Hallo Shelly, bist du hier, um die Blumenknospen zu sehen? Sie sehen hübsch aus, nicht wahr? Nicht so fantastisch, wie sie schmecken werden, wenn sie erst Kirschen sind. Die will ich so sehr. Kirschen? Bist du deshalb hier? Aber es gibt nur diese Blütenknospen. Du bist zu früh gekommen. Nein, Wingsy. Ich bin nicht zu früh hierher gekommen. Ich bin zur richtigen Zeit hier. Wenn du Flügel hättest, die so riesig und prächtig wie meine wären, wärst du leicht nach oben geflogen. Sieh sie dir an. Sind sie nicht wunderschön? Sie sind nicht einfach nur so. Auf Wiedersehen. Zum Glück habe ich keine Flügel. Shelly kroch weiter. Es gab nur einen Weg, den sie ging. Der führte nach oben. Als sie die Äste erreichte, sah sie, dass der Baum nun mit schönen weißen Blüten bedeckt war. Ihr Duft erfüllte die Luft und den Garten. Als sie anhielt, um an den Blüten zu riechen, saßen zwei Vögel da und zwitscherten glücklich miteinander. Hey, ist das nicht Shelly? Wo? Wo? Oh ja, sie ist es. Wie ist sie hier hochgekommen? Hallo Shelly, was machst du hier so weit oben auf dem Baum? Ist es nicht zu hoch für dich? Oh, hallo. Ja, ich bin noch nie so weit oben gewesen. Ich kam hierher, weil ich die süßen Kirschen essen wollte, die an diesem Baum wachsen. Du bist den ganzen Weg hierher geklettert, um Kirschen zu holen? War das denn nicht schwierig? Natürlich war es das. Der Aufstieg war lang und ich war so hungrig. Aber jedes Mal, wenn ich an die Kirschen dachte, kletterte ich weiter. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, da ich auf meinem Weg auch viele Freunde getroffen habe. Das ist wirklich bewundernswert von dir. Aber du tust mir sehr leid, denn es sind nur Blüten am Baum. Mach dir keine Sorgen. Meine Reise ist noch nicht zu Ende. Ich muss noch ein wenig mehr klettern. Nun, dann bis bald, ihr beiden. Ich muss meinen Weg weitergehen. Die Vögel winkten Shelly zum Abschied, als sie weiter die Äste hinaufkletterte. Sehr bald erreichte sie die Spitze des Baumes und war sehr müde. Aber als sie sich umsah, war sie von den schönsten roten Kirschen umgeben, die sie je gesehen hatte. Wow, sie sehen alle so lecker aus. Welche soll ich essen? Welche soll ich essen? Ah, das spielt keine Rolle. Ich werde sie einfach alle essen. Nom, nom, nom, nom. Shelly aß und aß, bis sie so voll war, dass sie nicht mehr essen konnte. Sie war selbst so rund wie eine Kirsche geworden. Uff, ich bin so voll. Ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Der Aufstieg war lang und hart, aber das Ergebnis ist extrem lecker. Und tatsächlich war Shelly glücklich. Sie hatte hart gearbeitet und hatte Geduld bei ihrem Aufstieg und ihrer Anstrengung bewiesen. Shelly hatte aufgezeigt, dass man, wenn man etwas wirklich will, es niemals aufgeben sollte.